SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Schwingt, entspannt und vor allem sehr klubbig ins Wochenende. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, das ist eine 3-Stunden Mental X Electronic, dein Urban Electronica Club Magazin. So, viel zu lange haben wir warten und viel zu lange ist vor allem ruhig gesehen um den israelischen Techno-Exzentriker und den Guy Gerber. Jetzt meldet er sich, wie gesagt, nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder zurück. Und zwar mit A Secret Encounters. Ja, was für geheime Begegnungen der Guy Gerber hier hatte. Du wirst es hören. Die Scheibe ist gerade heute rausgekommen. Und für mich eine der längst erwartetsten Scheiben oder heiß erwartetsten Scheiben von dieser Saison. Aber es hat sich gelohnt. Sie ist wirklich unfassbar cool. Weiter habe ich den brandneuen Sounds aus Argentinien, zum Beispiel von Antrim aus London, von Jota. Ui, der hat auch wirklich ein Monsterbrett produziert. Und natürlich auch Sole ist wieder mal mit am Start. Naja, es häuft sich bei ihm, aber der Typ ist auch wirklich extrem produktiv. Wie der Sole auch aus Deutschland kommt, ist auch gerade mein erster Act von der Woche, und zwar der Dominik Eulberg. Mimese heisst seine neue Scheibe und sehr entspannt. Ein bisschen abgedreht, aber ein wunderbarer Opener für die heutige Show. Schön, reise mit. Viel Spaß. We'll be right back. daran erinnern. Vielleicht 3 Monate ist es her, da habe ich hier das Projekt Cray vorgestellt mit dem Track Another. Eine Schweizer Produktion, die dann released wird auf dem Giuseppe Simiami Music. Giuseppe hat dann auch gerade einen Remix gemacht, der dann hier in der Sendung Rotation gelaufen ist, und zwar unter seinem alten Ego, nämlich Julian. Jetzt, kurz vor dem Release, hat er noch einen zweiten Remix von dieser Nummer anfertigen lassen. Und zwar von diesem Typ aus Biel namens Angelo D'Antonio, genau so heisst er. Der ist äußerst talentiert. Mal schauen, was so in nächster Zeit noch von ihm aus von der Festplatte kommt, aber wenn das so weitergeht, du hörst es wirklich absolut heartbreaking. die magischen Sounds vom Lost and Found Label. Das ist vom Guy J, es ist Label und alle zwei Wochen kommt wirklich ein Monsterbrett raus. Da haben wir wieder eins und zwar vom Kevin DiSerna, ein Progressive House Produzent, der aber diesmal so eher ein richtig Deep Trance geht mit Crystal Forest, so heisst die EP. Wunderbar. Wunderbar und vor allem auch magisch wird es auch gerade bei der nächsten Scheibe, nämlich die neue Anshuna Deep, ist von Jotto produziert worden. Ich bin ein riesiger Fan von dem Engländer. Vor allem sieht sie im wirklich monströsen Remix von M83. Jetzt hat er eine Solo-Scheibe rausgebracht, Cooper's Cup heisst sie und schnall die an. Wirklich sensationell. SRF Virus Essential Tune. Jotto ist das, haben mit der Cooper's Cup. Der perfekte Soundtrack für den Sonnenuntergang. Und das passiert genau jetzt hier in front of me, direkt vor dem Studio. Und natürlich auch der perfekte Soundtrack, um die Arbeitswoche zu vergessen. Den Stress auf die Seite legen, ein bisschen abschalten und tief durchatmen. Jotto ist das mit Cooper's Cup. Hintergrundinfos zu meinen Acts von der Woche, Playlist und Podcast findest du auf srf.ch/mentalx. darum auch zum zweiten Mal mit dabei. Heute so in der Rotation letzte Woche zum ersten Mal im Essential Mix gelaufen. Das kommt aus Russland. Wieder einmal mehr der Ewan Rill, ein unheimliches DJ- und Produktionstalent. Believing heisst der Track, ist letzte Woche auf Balkan Connection released worden. Und das sage ich einfach ganz klar wieder mal, manchmal braucht es nicht viel. Sehr subtile Melodien und wasch, schon hast du ein absolutes Clubmonster und das hast du garantiert. Thank you. als Durchstarter zum Trans-Act. Wunderbare, wenn auch ein bisschen eigenartige Sachen passieren im Moment um Einmusik. Letzte Woche hat er schon eine neue Scheibe vorgestellt von Einmusik auf ihrem eigenen Label, nämlich Einmusiker. Na ja gut, macht irgendwie Sinn. Diesmal aber mit einer neuen Single, und zwar Tormenta auf Suara. Suara ist das ehemalige Vorzeige-House-Label aus Spanien, rings um den Koyu und den Edu Imbernon. Allerdings im Moment sehr technoid und sehr spacey unterwegs. Naja, oder einfach kurz Trance. Fantastisch. Thank you. Bye. oder? Naja, man könnte jetzt auch sagen, touched by God. Wobei, bei ihm wäre es jetzt eigentlich noch touched by Shiva. Ist nämlich ein Indoor Colorway, heisst er, von Juicebox Music. Er hat ja einen Remix gemacht für East Cafe und Lifetime. Unwirklich. Vor allem, wenn es so in die ganzen Akkorde reingeht. Es ist wirklich einfach nur noch bombastisch. Schnell die Art, los ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix. Das sind 3 Stunden Mentlix Electronic. Ein Drittel haben wir schon hinter uns, hinter der Reise. Aber es gibt noch mehr. Und zwar die neue Scheibe vom Guy Gerber. Für mich so die Platte vor diesem Herbst. Naja, gut, okay. Beim heutigen Wetter oder generell kannst du sagen, vielleicht noch vom Spätsommer. Secret Encounter heisst sie und sie ist wirklich faszinierend. In ein paar Minuten hörst du, aber bis dann sehen wir uns das noch rein. Das ist der Colorway aus Indien mit Lifetime. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ja, ja, Diggi. Der John Digweed hat ja wirklich eine Schwäche für so 90er Jahre Club-Klassiker. Gerade aktuell hat er ja das wirklich fantastische Secret Knowledge, ein Sugar Daddy Ding remixed. Mal schauen, vielleicht landet das jetzt oben auch nochmal bei mir in der Playliste. Aber da hat er schon Hand angelegt an einen Klassiker, nämlich von 1993 auf dem legendären Soma Music Label. Das ist ein Teil rausgekommen, und zwar von Slam Eterna. Das ist der John Digweed und der Nick Muir Remix. willkommen in der herrlich verspulten Welt vom israelischen Techno-Exzentriker. Miguel Gerber. Lange haben wir uns warten und es ist auch wirklich über ein halbes Jahr still gewesen, bevor der Guy Gerber das letzte Mal einen Track respektive einen Remix produziert hat. Und jetzt kommt er gerade mit einer ganzen EP führen, und zwar The Secret Encounters. Schon allein das Label, ein Layout, ist wirklich sehr abgefahren. Ich habe das Feature online gestellt zum Guy Gerber. Das findest du wie gewohnt auf srf.ch/mentalix. Da bekommst du Hintergrundinfos und er ist schon ziemlich abgedreht, aber wirklich absolut genial. Das ist mein Supertune von der Woche, respektive die ganze EP. Und der zweite Track, den hörst du gerade im Anschluss, ist der Guy Gerber, und zwar mit Secret Encounter. Thank you. Thank you. durchgeknallt ist der Oliver Kaletzki und sein Label Stilfa-Talent in den letzten paar Monaten schon geworden. Aber richtig gut. Diesmal unter Vertrag ein German Brigante. Kein deutscher Produzent, nein, ist ein Spanier und nennt sich einfach so. Und das ist sein fabulöser Remix von Mr. Plastic. Absolutes Techno-Brett halt. Shaking it out like you're kurz vor der 9 Uhr. Du hörst SRF 4. Also ich bin der Mental X, ich bin zuständig für 3 Stunden Elektronika und eine ganze Stunde haben wir noch. Und hast du schon ein bisschen überlegt, wo das Wochenende ausgeht? Gehst du? Denk. Von morgen so oben gibt es in Zürich eigentlich nur ein Ding. Und zwar, es passiert doch tatsächlich, dass der Hive Club, der Supermarket Club und die Zukunft zusammenspannen. Und zwar für den Solomon aus Hamburg. Der feiert nämlich mit seinem Label Dynamics, sein zehnjähriges Bestehen und eine ganze Mannschaft, eine ganze Armee an Superstar-DJs gastieren morgen oben in diesen 3 Clubs. Was genau, wo und wenn passiert, dann fährst du meine Club Selections, die bekommst du in etwa 20 Minuten. Mental X bei SRF Virus. morgens oben im Club Landschwitz, genauer gesagt in Zürich. Die drei grossen relevanten Clubs, der Hive Club, der Supermarket Club und Zukunft, spannen zusammen für ein einzigartiges Event. Es muss ja etwas ganz Grosses sein, oder? Wenn da etwas passiert, ist es auch. Und zwar der Solomon aus Hamburg kommt wieder einmal. Es ist ein Zeichens House. Ein DJ, naja, eben House. Er hat ja auch zum Beispiel so Schweizer wie der Several Definition unter Vertrag. Und die gehen ja schon eher richtig Techno und Trance. Auf jeden Fall im Solomon, es ist Label Dynamik, 40-10-jährige Bestehen. Dementsprechend gibt es eine ganz grosse Fuhr. Wie und was, wo passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus, Mental X, Clubs. Selection. 10 Jahre Dynamic. DJ Solomon, Adriatic, Kollektiv, Durmstrasse. Dann sind Hosch noch mit dabei und das alles noch vieles mehr. Morgen oben, ab der 11 Uhr oben, im Hive Club in Zürich, im Supermarket Club Zürich und in der Zukunft ebenfalls in Zürich. Ein Event, wirklich, wo ich dir absolut empfehlen kann. Morgen oben in Bern, in der Kulturarena, gibt es eher technoidere Geschichten, nämlich von Bedrock Music. Nicht John Digweed, aber einer von seinen liebsten DJs und Produzenten, nämlich der Marco Bailey aus Brüssel. Ist morgen am Start, das heisst, wird sehr technoid. Während in Basel kannst du Techno von Anthony Rotto und von Julian Chuelz im Borderland Club hören. Stehst eher auf Deep House Sound, dann gehst du vielleicht morgens oben doch eher in Basel ins Nordstern. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Secret Encounters und im Fokus der fantastische Guy Gerber findest du auf srf.ch/menschlich. Gerade nach der Sendung bekommst du den Podcast und selbstverständlich bekommst du den Podcast einfach free auf iTunes. Das ist jetzt wieder einer von den Tracks, da wird die Spiele bis er offiziell released wird. Und das sollte im Bälde zumindest schon mal passieren. Hoffe ich doch zumindest. Sascha featuring Quiver mit Rooms. Das ist der Clubmix. Und für mich eine von den Platten vom Monat August und auch noch im September. Mit Garantie. Es gibt so ein paar Labels. Es sind wirklich nicht viele, aber um die mache ich seit Jahr und Tag einen grossen Bogen. Weil sie es nicht einmal geschafft haben, mit irgendwo einem Release mehr zu überzeugen. An vorderster Front von dieser Negativ-Auswahl steht der Steve Buck mit seinem Label Pokerflat. Für mich das langweiligste Label der Welt. Ist es auch heute noch. Naja, bis vor zwei Jahren der Track hier gekommen ist. Von Daniel Dexter und Sirens. Und ich habe gefunden, ich höre nicht recht. Normalerweise klingt eine Pokerflat-Platte extrem minimalistisch, extrem schlecht gemastert und wirklich so gepachtete Langeweile. Und dann kommt das Monster raus. Ich habe es wieder entdeckt, wieder in meine Plattenkiste genommen, weil es einfach wirklich gut war. Und wir hoffen, dass Pokerflat wieder einmal schafft, vielleicht so einen Knüller zu bringen. Das ist der Daniel Dexter auf Pokerflat, mein Shake-Klassiker der Woche mit Sirens.

Gregory S. mit Hidden a Planet. So schnell sind 3 Stunden elektronisch urbane Clubmusik vorbei. Ich hoffe, ich kann euch eine Freude machen in den letzten 3 Stunden. Playlisten kriegst du ab Montag auf srf.ch/mentlix. Der Podcast jedoch, der ist schon in einer Stunde ready, ebenfalls. Du bist auf srf.ch/mentlix oder auf iTunes und schon hast du 3 Stunden Clubmusik fürs Wochenende, zum nochmal noch ein festen Rafen oder was auch sonst anständiges damit zu machen. So, wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. Ich bin wieder für dich live hier im Studio und jetzt gang ins Wochenende, mache ich auch und hab viel, viel Spass. Bis nächsten Freitag. Ciao, ciao. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.